Am 9. Juli gab es in der Stadt Mollendo, Provinz Arequipa in Peru, einen Sondervortrag zum Thema die Realität in der DEVJK und die gegenwärtige Lage der koreanischen Halbinsel. Daran beteiligten sich der Bürgermeister der Stadt Mollendo, Generalsekretär der Hafengewerkschaft als Mitglied des Exekutivkomitees des Generalverbandes der Werktätigen Perus, weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen.